Mein Führer, in dieser Stadt legten Sie den Grundstein für die herrliche Bewegung, die Sie zum Siege führten und mit der Sie Deutschland dem deutschen Volke wiedergewannen. Der Gründungsgau, dessen Gauleiter ich bin, auf Ihren Befehl, mein Führer, gibt Ihnen den Hammer, mit dem Sie heute die Grundsteinlegung für das Haus der deutschen Kunst vornehmen mögen. Und er bittet Sie, der Gründungsgau der Bewegung, dass Sie diesen Hammer verwenden mögen bei allen neuen Bauten, die von Ihnen als Symbol und Sinnbild unserer Bewegung in der Zukunft geschaffen werden.